Also, wir hatten ja gestern, Benny hatte gesagt, was ist Peer-Produktion? Dann ging es darum, wie würde eine solche Gesellschaft aussehen, die im Wesentlichen auf Peer-Produktion aufbaut. Und heute will ich mein Modell vorstellen, und zwar erstmal an der Frage, welche Probleme so eine solche Gesellschaft noch hat. Also, warum ist diese Peer-Produktion bisher auf bestimmte Bereiche beschränkt? Was für Probleme stehen der Ausweitung entgegen? Wie lassen die sich lösen? Und da werde ich anfangen an den drei oder vier Punkten, also konkret an den ersten drei Punkten, die Benny gestern gesagt hatte. Der erste Punkt davon war, ja, Peer-Produktion basiert auf Beiträgen. Die Leute tragen was bei, damit ein Projekt erfolgreich ist. Das heißt, der Aufwand wird mehr oder weniger spontan aufgeteilt. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit der Aufwandsteilung? Wie kann das funktionieren, wenn jetzt auch materielle Dinge zum Beispiel produziert werden? Ein Problem, was sich da ergibt bei solchen Projekten, was es bisher noch nicht so gibt bei vielen Projekten, ist das Problem der Skalierbarkeit. Nämlich, dass heute eben sehr viele Peer-Projekte, so die erfolgreichsten freie Software, freie Inhalte, sowas wie die Wikipedia, die produzieren also Dinge, die frei kopierbar sind. Und für die Art, wie diese Dinge eigentlich produziert werden, wie da der Aufwand aufgeteilt wird, da hat sich jetzt teilweise der Begriff Stigmergie eingeprägt. Stigmergie ist eigentlich so die Erkenntnis oder die Feststellung, dass die Leute, die an einem Projekt beteiligt sind, Zeichen hinterlassen, so eine Art Spuren, die anderen Hinweise geben, was noch zu tun ist, wo es interessant ist, weiter zu machen. Also solche Hinweise, die es in Projekten gibt, sind zum Beispiel To-Do-Listen, also eigentlich jedes freie Softwareprojekt hat eine To-Do-Liste, wo steht, das und das und das möchten wir gerne tun. Dann, das ist was irgendwie oft zentral auch von den Projektmaintainern angefangen wird, aber wo auch andere Leute dann Punkte hinzufügen, die ihnen wichtig sind. Dann auch dezentrale sind zum Beispiel Bug-Reports, dass einfach also jemand einen Fehler, ein ganz normaler Nutzer ist das oft, einen Fehler findet im Projekt, in der Software und dann sagt, hier ist ein Fehler, das und das geht schief. Und dieser Bug-Report wird dann in irgendeinem System verwaltet in vielen Fällen. Das heißt, man kann dann sehen, welche Fehler gibt es und dann ist es oft auch so, dass entweder die Leute, die den Fehler gefunden haben oder unter einem Fehler leiden oder einfach Leute, die was zu dem Projekt beitragen wollen und noch nicht so genau wissen, wie, dass die sich dann einen Bug-Report vornehmen und versuchen, diesen Fehler zu beheben und dann einen Fix an das Projekt schicken. Auf diese Weise werden Leute zur Zusammenarbeit auch ermutigt. Oder Feature-Requests ist auch so, dass Nutzer sagen, ja, das und das ist aber ein Feature, was noch nicht da ist und was ich gerne hätte. In der Wikipedia sind das zum Beispiel die roten Links, also rote Links in der Wikipedia sind Links auf einen Artikel, der noch nicht existiert. Und das ist dann ein Hinweis auf Leute, sie können jetzt einfach auf diesen Link klicken und dann den Artikel anlegen. Erstmal geht ganz einfach. Zusätzlich gibt es da noch andere Listen, wie zum Beispiel also spezielle Listen der am häufigsten gewünschten Artikel. Das sind die Artikel, auf die die meisten roten Links zeigen. Das sind dann auch Hinweise. Und wenn man was Wichtiges tun will, dann kann man sich aus dieser Liste einen Artikel aussuchen, einen natürlich von dem man irgendwie, der einen interessiert, zu dem man was zu sagen hat. Und für die Projekte ist das also, bedeutet das interessanterweise, dass mehr Nutzer eigentlich immer von Vorteil sind. Denn je mehr Nutzer das Projekt hat, desto größer ist zum einen, der gibt es dann mehr Hinweise, zum anderen, desto größer sind auch immer die Chancen, dass jemand dann anfängt, auf die eine oder andere Weise etwas beizutragen, dass eben einer von diesen neuen Nutzern dann noch einen Artikel schreibt oder einen Bug fixt oder zumindest erstmal einen Bug reportet. Also diese Projekte skalieren eigentlich sehr gut. Je mehr Nutzer, desto besser für das Projekt auch, desto größer wächst es und desto größer wird oft die Software und die Inhalte, die produzieren werden. Wie groß ist denn das nur nutzenden, beitragenden Verhältnis? Das ist, denke ich, sehr unterschiedlich. Also bei sowas wie der Wikipedia ist, glaube ich, schon ein immenser Teil, die sehr fast nur nutzen, aber vielleicht auch mal kleine Beiträge leisten ab und zu, aber in Form von Microfix, aber eher selten bei freier Software. Also ich denke, die Beitragenden sind immer ein relativ kleiner Teil, aber Zahlen kann ich da jetzt nicht, könnte ich da nicht nennen. Du würdest dich so im Promillebereich bewegen, oder? Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass das 5% sind und ich fand die Zahl erstaunlich hoch. 5% oder irgendwas. 5%. Die auch editieren. Also es kann dazu gehören natürlich auch kleine Korrekturen. Ich weiß nicht, das lässt sich natürlich auch schwer messen, sowas, ne? Das lässt sich messen. Wikipedia misst zu. Ich kann es abschätzen. Also ich denke, bei der Wikipedia sind halt die Einstiegsschwellen auch relativ niedrig, dadurch, dass man einfach mal irgendwo einen Rechtschreibfehler fixen kann oder so. Also Und ich glaube, dass viele Leute dann schon neugierig sind und das auch mal probieren wollen, tatsächlich auch mal machen. Es wird eher die Obergrenze sein dann. Und dann gibt es halt auch sehr, sehr viele kleine freie Softwareprojekte und auch da ist, glaube ich, die Leute, die beitragen, relativ hoch, weil das halt oft nicht so viele Nutzer gibt, während bei den großen Projekten, also sowas wie Linux, da ist natürlich der Anteil der Beitragen wahrscheinlich relativ gering. Also zumal es sich, obwohl wenn man an alle rechnet, die ein Linux-basiertes System benutzen, die dann zu irgendeiner der Software, die da auf diesem System läuft, mal einen Bugfix beitragen oder sowas, das wird schon wieder höher. Also, aber wenn es nur ein bestimmtes Projekt hier wie den Kernel, dann ist es irgendwie sicher eine sehr niedrige Nummer. Andererseits haben die auch so viel, was schon an Bugfixes reinkommt und so, dass also die Maintainer da Probleme haben, es zu handeln. Also das ist ja, wenn es dann insgesamt sehr, sehr viele Nutzer sind, dann können unter Umständen muss das Projekt auch von der Organisationsstruktur entsprechend skalieren, um überhaupt mit diesen Beiträgen fertig zu werden. Also in absoluten Zahlen gibt es sehr viel, ja. Wenn ich vorgreife, dann stopp mich bitte. Aber ich stelle mir gerade vor, ich mache so ein Hausprojekt. Ich kann zwar Ja, also jetzt ist ja erstmal, das ist halt bei den Informationsgütern. Jetzt ist aber natürlich das Problem immer, wenn die Güter nicht frei kopierbar sind, dann ist das mit dem Wachstum der Nutzerzahl wird halt schon problematischer, weil dann eigentlich jeder neue Nutzer auch einen nennenswerten Mehraufwand verursacht. So ein Problem ist zum Beispiel, dass schon bei diesen Systemen, die Benny gestern angesprochen hatte, sowas wie File-Sharing, wo also es darum geht, möglichst effizient, möglichst schnell Dateien zwischen Nutzern aufzuteilen. Ob die Dateien jetzt legal sind oder illegal an der Stelle, spielt erstmal keine Rolle. Also das Problem ist da erstmal, dass es dann an Bandbreite fehlt. Also so zum Beispiel der Linux-Kernel oder Ubuntu, diese bekannte Linux-Distribution oder OpenOffice, wenn da eine neue Version rauskommt, dann brechen also deren Server in aller Regel erstmal zusammen, wenn sie versuchen, es zentral zu machen. Deswegen setzen die dann zum Beispiel auch sehr stark auf BitTorrent, um eben diese Distribution dezentral zu regeln. Das heißt, die Idee ist dann, dass die Leute, die Software, die ein bestimmtes Programm, eine bestimmte Datei schon runtergeladen haben oder gerade runterladen, dann auch ihrerseits Upload-Bandbreite anbieten. Aber das Problem ist, wenn das keiner macht, alle nur runterladen, dann würde das System irgendwann völlig einbrechen, weil dann halt die insgesamt verfügbare Upload-Bandbreite, also das, was hochgeladen wird, bleibt gleich, aber es sind immer mehr Leute, die runterladen wollen. Das heißt, für jeden Einzelnen wird die Zahl der, die Schnelligkeit des Downloads immer langsamer. Deswegen gibt es bei BitTorrent etwas, was es bei freier Software nicht gibt, nämlich dass die Nutzung daran gekoppelt wird, das und wie viel man beiträgt. Das heißt, es kann zwar im Grunde jeder runterladen, aber das wird dann unter Umständen sehr langsam, während wenn man selber, was eigentlich im Protokoll auch fest eingebaut ist, während selber hat man einen Teil der Bandbreite, die man zur Verfügung hat, für Uploads nutzt, also anderen ermöglicht, die Datei, die man sich selber gerade runterlädt, ebenfalls herunterzuladen von meinem Computer, dann wird man von den anderen sehr viel positiver bedient. Dann geht es also, je schneller, je mehr Upload-Bandbreite man zur Verfügung stellt, desto schneller ist man auch selber fertig, desto schneller hat man die Idee. Heißt, es gibt eine Kopplung zwischen dem, was man entnimmt, was man nutzt, und dem, was man selbst beiträgt, zu dem Projekt. Und die Idee ist eigentlich, dass man so etwas auch braucht, zumindest in vielen, also zumindest in manchen Fällen oder in vielen Fällen vielleicht, das ist die Frage, wenn es dann um materielle Projekte geht, wo also dieses Skalierungsproblem, dass irgendwie man ein Fahrrad oder so nicht mit ebenso viel Aufwand 1000 Fahrräder herstellen kann wie 10 Fahrräder, dass es dann halt heißt, ja, wer irgendwie so ein Fahrrad haben möchte oder sowas, der trägt eben selber bei, dass er die eine oder andere Aufgabe nimmt, also übernimmt bei BitTorrent ist es eben die Bandbreite, die das Bottleneck ist, und bei materieller Produktion verwende ich da den Begriff Aufwand. Also Aufwand ist Sachen, die jemand, Aufgaben, die jemand für ein Projekt übernimmt. Also was ich jetzt nicht verstehe methodisch ist, warum du sozusagen anfängst mit dem Punkt zusätzliche Nutzerinnen. Erstmal geht es ja darum, dass überhaupt diese Produktion nicht frei kopierbar wieder ein Problem ist. Warum fängst du also an, mit dem, das Problem sozusagen einzugrenzen an der Stelle, wenn zum Bestand sozusagen was Neues dazukommt? Warum ist nicht der Bestand erstmal zu beobachten? Oder kommt das noch? Was meinst du jetzt in dem Fall mit Bestand? Ja, mit Bestand, also du hast irgendwie ein Produktionsnutzerverhältnis. Und das müssen wir ja erstmal analysieren. Und du fängst sozusagen nicht an mit diesem Bestand, sondern du guckst, wenn jetzt in dieses bestehende Verhältnis neue Nutzer dazukommen, dann wird es ein Problem. Warum er versucht den Unterschied klar zu machen zwischen der materiellen und der immateriellen Produktion. Und im immateriellen Bereich kann ich beliebig kopieren. Das heißt, ein neuer Nutzer bringt keinen zusätzlichen Aufwand. Das ist völlig klar. Ja, und jetzt geht es ja aber darum, das zu verallgemeinern in materielle Produktion. Und da ist das eben genauso. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen diesen beiden Welten. Den formuliert er in eben nicht in Kopie, sondern in Aufwand. Aber die Frage, wo das Fahrradprojekt, das erste Fahrrad herstellt, kommt, genau. Die ist schon... Ja, also da denke ich halt, der Bestand ist im Wesentlichen bei beiden Projekten dasselbe, also es muss halt erstmal eine Person oder eine Reihe von Personen geben, die sich für ein bestimmtes Projekt interessieren, die anfangen in diesem Projekt zu arbeiten. Also auch bei Linux-Kernel oder Fahrradproduktion, am Anfang sind es vielleicht 10 Leute, die eine Idee haben, das würden wir gerne haben und die dann erstmal so spontan irgendwie unter sich die Aufgaben aufteilen. Also auch da müssen die dann erstmal ja anfangen, was zu machen. Und bei Linux ist es dann aber so, wenn es aushält, diese ersten 10 Leute sind dann auch die ersten 10 Nutzer, die diese Software nutzen oder die für sich selber Fahrräder produzieren, sagen wir mal. Und wenn jetzt aber bei Linux-Kernel einfach weitere Nutzer hinzukommen, dann macht es diesen Leuten erstmal keinen besonders großen Mehraufwand. Also eventuell auch, weil die Bug-Reports machen, aber sie müssen die ja nicht bearbeiten, während wenn dann noch 10 Leute kommen und sagen, so, wir wollen jetzt aber auch Fahrräder machen, haben, gebt uns mal welche, dann wird es halt zum Problem. Dann werden die ja wahrscheinlich nicht ohne weiteres sagen, ja, okay, im Moment, dann setzen wir uns nochmal hin, machen für euch welche, sondern dann sagen sie, okay, aber dann wollen wir, dass ihr auch ein bisschen dazu helft. Also das ist so die Idee dahinter. Und das ist halt was bei freier Software erstmal nicht nötig ist, weil dieses Skalierungsproblem da so nicht auf. Wie wird das Problem gelöst der räumlichen Entfernung? Bei freier Software stellt sich das nicht, aber bei materieller Produktion, Fahrradproduktion wird sich das doch stellen. Ja, kommt der jetzt noch mal. Also, okay. Das geht jetzt hier der Übergang, der geschickte Übergang von Viktor zu den ersten Materialien. Christian, ich hätte aber trotzdem mal eine Frage oder ein Bedenken gegen das Vorgehen. Ich finde das auch ein bisschen voreilig, weil du gehst im Grunde von der erfolgreich oder vom Erfolg der materiellen Produktion aus. Oder der Realisierbarkeit. Und die möchte ich gerade in Frage stellen. Ja, ich frage mich halt, was nötig ist, damit wir erfolgreich sein. Ich frage mich auch, was nötig ist, genau. Nehmen wir mal das Beispiel Fahrradproduktion. Jetzt, ich weiß nicht, aus welchem Grunde sich ein paar Leute zusammenfinden sollen, vielleicht weil sie mit den existierenden Fahrrädern nicht zufrieden sind, möchten eigene Fahrräder bauen. Die Frage ist, was brauchen sie dann dazu? Die brauchen nicht nur ihre Arbeitskraft, also den Aufwand an eigener Arbeitszeit, sondern sie brauchen... Ja, sie brauchen auch Ressourcen, dazu komme ich aber später. Die Frage ist, ob das... Bestimmte Dinge kann man auch... Ich würde mal vorschlagen, wir stellen erstmal während seinem Vortrag nur Verständnisfragen und nicht schon in die Diskussion einsteigen. Das Problem ist, das ist halt ein Modell, wo... Das ist ja eine Verständnisfrage, weil es um die Methode geht. Warum fange ich mit einem zusätzlichen Aufwand an, wenn es aus der bürgerlichen Ökonomie... Genieße das erstmal. Die Methode ist einfach... Oder sammelt. Ich finde das jetzt schon wieder schwierig, weil vorne bildet sich ein Kreis und hier hinten kann man auch nicht intervenieren. Also ich finde einfach auch mal, dass wir das Gesprächsverhalten ein bisschen berücksichtigen sollten. Und der Aufbau des Ganzen ist doch... Wir sehen, etwas funktioniert, das sind Grundsätze, die wir gestern kennengelernt haben, was ziemlich geil ist, aber es funktioniert im immateriellen Bereich. Das ist der ständige Vorwurf, den die Peer-Produktion, was wir jetzt so nennen, kriegt. Also ist der logische Schluss, was ist das, was im immateriellen Bereich funktioniert, der Unterschied zum materiellen Bereich. Und da haben wir jetzt gerade einen einzigen Punkt gehört, was man da irgendwie übertragen könnte und alle... Fragen, die den Rest des Buches betreffen können, stürzen jetzt auf den Referenten ein. Also was soll das, ehrlich? Kann ich nicht nachvollziehen. Es geht ja im Prinzip letztlich um den einfachen Begriff der Vorleistung, die jedes Unternehmen oder jeder, der irgendwie bei uns ist, das Problem ist. Das ist der Aufbau des Referats. Lass den doch erstmal fertig reden. Gut, also das wäre das. Die erste Idee. Also es gibt halt, das hatten wir gesehen, das ist eigentlich eine Parallele zwischen freier Produktion von immateriellen Gütern und von materiellen Gütern, dass die Aufwandsteilung auf jeden Fall stattfinden muss. Und im Idealfall passiert sie ziemlich spontan. Das ist was zum Beispiel bei freier Software der Fall ist. Wenn sie nicht spontan funktioniert, dann sind eben Regeln nötig. Also solche Regeln sind eben die im BitTorrent eingebaute Kopplung. Also das ist ja ein loses Regelsystem, was halt heißt, wenn man selber beiträgt, dann kommt man auch schneller an die Produkte ran, die dieses System, die dieses die dieses System in diesem Fall produziert. Ich würde also auch nicht unbedingt sagen, dass immer solche expliziten Regeln notwendig sind für die materielle Produktion. Meine Frage war erstmal nur, was ist, wenn es nicht spontan funktioniert? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in gewissen Fällen auch bei sowas wie wer backt die Brötchen, wer baut die Fahrräder und so weiter, durchaus spontan funktioniert, später die Aufgaben aufzuteilen, weil jeder gerne das eine, weil jeder was machen möchte, auch was ihn befriedigt, was irgendwie nützlich ist, was andere anerkennen. Also es ist durchaus möglich, dass da diese Regeln dann gar nicht so wichtig sind. Aber ich denke, man kann nicht von vornherein erwarten, dass alles so geht. Und dann ist halt die Frage, wenn es nicht alles so geht, was macht man dann? Jetzt also konkret, wenn solche Regeln aussehen, notwendig sein sollten, wie könnten sie aussehen? Also erstmal komme ich auf den Punkt, es gibt Aufwand, der beigetragen wird. Wie wird dieser Aufwand überhaupt gemessen? Also bei sowas wie BitTorrent, wo wir Bandbreite haben, die zur Verfügung gestellt wird, ist das recht einfach. Man misst einfach die Zahl der Bytes, die man beisteuert. Und bei Aufwand ist es ein bisschen anders. Also Aufwand habe ich hier definiert, Aufwand ist Zeit, die man damit verbringt, Aufgaben für ein Projekt zu erbringen. Also da sind zwei Faktoren wichtig. Das eine die Zeit, die man mit für das dem Projekt widmet. Das andere ist aber die Aufgaben, die man tut. Und wenn das Projekt also alle Aufgaben aufteilen will, dann muss es beide Faktoren berücksichtigen. Wenn es einfach sagen würde, okay, wir wollen alle Aufgaben aufteilen, proportional sagen wir fürs Erste, und wir wollen einfach, dass jeder gleich viel Zeit beisteuert und sich eine Aufgabe aussucht, dann würde es wahrscheinlich dazu führen, dass bestimmte Aufgaben sehr beliebt sind, alle wollen diese Aufgaben machen, da gibt es mehr Freiwillige als nötig, aber andere Aufgaben bleiben liegen, weil sie keiner machen will. Das heißt, hier muss man ein bisschen vermitteln zwischen den Bedürfnissen des Projekts, also dessen, was produziert werden soll einerseits, und den Wünschen der Leute, was sie lieber machen. Und eine Idee, wie man damit umgehen kann, ist, was ich hier die gewichtete Arbeit, also die Gewichtung von Aufwand nenne. Das heißt, dass man zusätzlich zu der reinen Zeit, die man für das Projekt nimmt, noch die Popularität einer Aufgabe in berücksichtigt. Popularität heißt hier das Verhältnis von den Leuten, die gebraucht werden, um es zu machen, zu denen, die es gern machen wollen. Wenn es also nicht genug Leute gibt insgesamt, die es machen wollen, dann wird das Gewicht dieser Aufgabe erhöht. Dann heißt es also, zum Beispiel, wenn das Gewicht verdoppelt wird, ist ja dann eine Stunde von dieser unbeliebten Aufgabe so viel wie zwei Stunden von einer anderen beliebteren Aufgabe. Umgekehrt, wenn es zu viele Leute gibt, die eine Aufgabe machen wollen, dann wird das Gewicht gesenkt. Auf diese Weise senkt und erhöht man dann die Gewichte der verschiedenen Aufgaben, solange bis es halt ein Verhältnis gibt, das heißt, bis alle Aufgaben übernommen sind und ja, jeder eine Sache hat, die er machen will. Also, dann sagen wir mal, das ist mein Beispiel, obwohl es von einigen bestritten wird, dass diese Popularität so ist. Also, wenn viele Leute gerne Software programmieren und aber niemand den Müll runterbringen will oder Müllabfuhr machen will oder ähnliches, dann führt das dazu, dass Müllabfuhr relativ hoch zählt und Softwareentwicklung ziemlich wenig. Sagen wir mal, Müllabfuhr zählt mit Faktor 2, Müllprogrammieren mit Faktor 1,5. Das heißt, wenn ich dann 10 Stunden, aber 10 gewichtete Stunden einbringen soll, dann kann ich mir überlegen, ob ich entweder 20 Stunden Software entwickle, was ich vielleicht gerne mache, und dann 20 Stunden auch hier zu jetzt sind, oder 5 Stunden Müllabfuhr, was ich nicht so gerne mache, aber dann sind es dann nur 5 Stunden. Also auf diese Weise ist die Idee, dass man das in Balance kriegt. Viele Leute überlegen sich, ob sie was tun, was sie gerne tun, oder ob sie einfach mehr Zeit haben für ganz andere Dinge. Also das wäre so ein wichtiger Teil des Modells für die Fall, da Aufgaben nötig sind. Also wenn es da vielleicht Fragen gibt, erstmal können wir das machen. Ich kann mir noch nicht so praktisch vorstellen, wie diese die Anzeige aussieht. Also was steht dann da sozusagen auf dem, wenn man sich das auswählt, steht da 2,0 oder 0,5 oder steht da irgendeine Zahl wie 23 oder irgend sowas? Also wie ist die Information praktisch? Also du meinst wie? Ja, wie erfährt derjenige, der sich das aussucht, jetzt genau, also in welcher Zahlenform, welcher Darstellungsform kann er, also ich könnte jetzt bei 0,5 oder 2, wüsste ich jetzt noch gar nicht so richtig, was das jetzt heißt. Mit was muss ich das multiplizieren und wie gehe ich da vor? Also Zeitstufen vielleicht einfach? Multiplizieren muss das mit der Zeit so. Also du weißt dann halt, dass eine bei 2,0, dass eine Stunde so viel zählt wie 2 von sozusagen einer Standardaufgabe, die man erstmal einnimmt. Also alle Aufgaben fangen ja mit dem Faktor 1 an und dann weißt du, 2,0, dann musst du aber nur halb so viel machen. Also kannst du immer ja, das kann man wahrscheinlich dann auch gleich sich anzeigen lassen, wie viel Also dass er sagt, ich will so und so viele Stunden machen und dann wie viel wäre denn das in Müllabfuhr, dann wird die Zahl halbiert. Also so könnte es auch angezeigt werden. Verständnisfrage. Also bei PC-Arbeiten kann man sich vorstellen, dass man einfach anklickt oder wie auch immer, wie viel Zeit man jetzt aufwendet. Wie ist das denn in der Fahrradwerkstatt und Ähnlichem gedacht? Einfach per Solidarität, ehrlich, Strichliste oder wie? Oder? Also ich denke, dass werden die Projekte auch Erfahrung sammeln müssen, aber die erste Idee ist erstmal, ist trust-based zu machen, also dass man einfach sagt, jeder, also vertrauensbasiert, also dass jeder angibt, was und wie lange er braucht, ohne dass sie also das erstmal so akzeptiert. Nicht mit Stechuhr, weil du kannst auch mit Stechuhr irgendwie dann ganz andere Sachen machen, also das hat auch gar keinen Zweck. Aber dass man erstmal sagt, wir vertrauen einfach untereinander und dann, also auch wie Wikipedia, da wird erstmal vertraut, dass die Leute einigermaßen ehrlich sind, gute Beiträge. Die es nicht machen, mit denen geht man dann, also da wäre dann halt irgendwie ihre Beiträge rückgängig, also dass man sozusagen im Nachhinein damit sowas umgeht, aber das wäre, denke ich, auch auf die Erfahrung der Projekte ankommen, wie das dann konkret gehandelt wird. Aber nochmal zu dieser Beliebtheit, also die Bezugsgröße muss doch eigentlich sein, sozusagen die Anzahl der Leute, die da mitmachen. Und der ausgerechnete Aufwand und sozusagen die Beliebtheitsangaben, die die machen, und das musst du dann quasi dividieren, um die Gesamtbeliebtheit auszurechnen und diesen Faktor zu ermitteln. Und das ist sozusagen, so, ja, anders kann mir das nicht, du musst also sozusagen wissen, was ist deine Gemeinschaft, die sozusagen an dem Projekt mitmacht. Und das ist ja auch commons-basiert, zu sagen, es gibt immer sozusagen eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sind drin, die tragen bei, die haben einen Nutzen. Das ist für mich sozusagen. Ja, natürlich. Das kannst du eben nicht machen wie bei der freien Software. Alle können nutzen und nicht alle müssen beitragen. Das ist ja genau diese Kopplung, die du da sozusagen versuchst, hat ja damit zu tun, dass du solche Faktoren konkret ermitteln musst und die musst du beziehen auf die Anzahl sozusagen der Mitglieder des Projekts. Ja, wobei von der Idee her natürlich die Anzahl offen ist, insofern, dass halt neue Leute immer sagen wollen, also wie bei BitTorrent, ein neuer Nutzer, der sagt, ich habe Interesse, der dann automatisch auch zum Beitragen in aller Regel. Und dass es hier auch so ist, dass es also eine Gruppe ist, wo man immer weiß, welche Leute es gibt, aber natürlich auch immer wieder neue Leute in diese Gruppe können, also dass da ein ständiges Kommen und Gehen ist von Leuten, die sich anschließen oder die wieder gehen. Also gibt hier, glaube ich, ein kleines Problem, und zwar, du hast diese schönen Programmieren und Müllabfuhr nebeneinander gestellt. Also ich schätze mal, alle können sich hier daran beteiligen, den Müll rauszubringen, aber nicht alle schaffen es, was Sinnvolles zu programmieren. Also das heißt, du, in deinem Modell gehst du immer davon aus, was die Leute wollen. Aber die Frage ist ja, was die Leute können. Und da habe ich jetzt noch nicht so richtig gesagt, wo kommt das vor? Also wenn es tatsächlich Aufgaben gibt, die sehr viel nachgefragt werden, gesellschaftlich, die aber sehr wenige Leute überhaupt nur lernen können, dann ist das natürlich auch die Idee, dass diese Leute dann lieber diese Aufgaben machen sollten im Interesse der Gesellschaft, im Interesse der anderen, als irgendwas anderes, was im Grunde jeder machen könnte. Das führt sich dann für dann eben auch dazu, wenn es nicht genug Leute gibt, die das machen wollen, das entsprechend und machen wollen und können, dass entsprechend die Aufgaben hochgehen. Aber ja, also das ist was für besondere ungewöhnliche Fähigkeiten, sagen wir mal. Aber es kommt ja letztlich immer nur darauf an, wie viele Leute einerseits gesellschaftlich gebraucht werden von den anderen, um eine bestimmte Aufgabe zu machen, und wie viele Leute andererseits bereit sind, es zu lernen und dann zu machen. Und ich glaube, für die allermeisten Aufgaben, auch fürs Programmieren eben, ist es so, dass grundsätzlich genug Leute sind in der Lage, das zu lernen, um eben die gesellschaftliche Nachfrage zu decken. Das heißt, dass eine temporäre Steigerung, wenn es einen temporären Mangel gibt an Programmieren, so wie heute auch mit den Schweinezyklen, dass dann halt Leute anfangen, das zu studieren, was gerade gebraucht wird. Und da gehe ich davon aus, dass es hier auch der Fall ist. Das heißt, dass es sich dann einpendelt, dass es eben ungefähr der Bedarf dann feststellt und dann so eine temporäre Steigerung eben von Leuten, weil momentan nur nicht genug Leute ausgebildet sind, dass das dann mit der Zeit wieder verschwindet, weil ich eben davon ausgehe, dass die Leute dann sich, wenn sie feststellen, da ist was mir interessant vorkommt und was ein hohes Gewicht hat, dann fangen sie halt an, sich die nötigen Fähigkeiten anzueignen. Das heißt, die Gewichtung reguliert nicht nur aktuell das Verhältnis von Bedarf und Angebot an Tätigkeiten, sondern auch langfristig, weil eben auch gesamtgesellschaftlich transparent ist, was gebraucht wird und ich mich dazu verhalten kann, indem ich sage, mir wäre es unheimlich wichtig, nur wenig Aufwand irgendwo beizutragen und viel Freizeit zu haben oder was anderes zu machen. Also orientiere ich mich auch in dieses, was man heute Beruf nennt, oder in diese Qualifikationsrichtung. Das heißt, auch die Regulation gesamtgesellschaftlich langfristig läuft im Prinzip über diese Gewichtung. Langfristig. Das ist natürlich ein Faktor, der die Leute motiviert. Aber dann geht man schon davon aus, dass wenn sich das mal eingependelt hat, dass die auch nicht groß schwanken sozusagen, sondern dass die eigentlich relativ stabil sind. Ja, also sagen wir mal, dass es so ein Niveau erreicht, wo es einigermaßen stabil ist bei einem großen System. Also das ist schon eine Erwartung, die dahinter steckt. Wenn nicht, dann ist es, kann natürlich immer schwanken, dann haben die Leute sich halt teilweise berechnet. Das sind doch Mittelwerte, oder? Also die Mittelwerte werden halt langsamer fluktuieren als die einzelnen Zahlen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen blasphemisch. Aber dadurch wird doch quasi die Zeit, die ich für was aufbringe, zur Währung, um Teilhabe haben zu können, die sich letztendlich genauso den Marktgesetzen unterwirft, weil kann ich was wenig anderes können, ist meine Arbeit stärker gewichtet. Das heißt, wenn es stärker gewichtet ist, habe ich in dem Aufwand, den ich reinstecke, mehr Nutzen, Teilhabe an der Geschichte, als wenn ich zum Beispiel nur Hilfsarbeiten machen kann. Da muss ich dann 60 Stunden arbeiten, um gewichtet auf die gleiche Teilhabe im Projekt zu kommen. Das stimmt, aber es ist umgekehrt proportional. Weil ja, hier, wenn man jetzt mal sagt, Müllabfuhr oder irgendwelche einfachen Tätigkeiten kann jeder machen, die sind hochgewichtet, weil unbeliebte Tätigkeiten. Und wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, ja so nicht von den Fähigkeiten, ich bin einer der wenigen, die was können, was erwünscht ist, aber nur wenige können, dann dreht sich es dann gerade wieder um. Das heißt, genau das gleiche mit der Elitenbildung und so weiter und so fort, nur dass die Währung letztendlich die Zeit oder Aufwand ist, den ich zur Teilhabe in die Gesellschaft von Respekt stecke. Also ich denke, ja, nee, sag ich erstmal. Ich habe das zum Vorgehen, Arthur. Eben wurde das kritisiert, dass ich vorgegriffen hätte, ohne abzuwarten, bis dein Modell fertig entwickelt ist. Und jetzt werden aber die Voraussetzungen diskutiert teilweise. Es geht jetzt ein Stück darüber hinaus, das ist schon richtig. Also ich hätte nämlich vor diesen Voraussetzungen noch andere zu diskutieren, aber ich möchte jetzt lieber eigentlich abwarten, bis er fertig ist, ja, weil er sonst nie fertig wird. Also wir könnten überlegen, dass wir vielleicht einfach nachher wir hatten ja im Grunde auch den ganzen Tag Zeit für die Diskussion, also Uli will auch noch vortragen, aber wir haben viel Zeit, also dass wir vielleicht nachher jeder sich die Punkte notiert, die ihm wichtig sind oder ihr, und dann, dass wir nachher so eine Reihe von Punkten aufstellen, die wir eben dann einzeln besprechen, sodass es dann einigermaßen, dass es dann nicht ganz so durcheinander geht, aber dass solche Punkte dann später nochmal kommen. Also ich habe bisher versucht, alle Fragen mitzuschreiben. Ja, und das ist zum Beispiel schon... Olli, du wolltest doch Moderation machen heute Morgen? Nee, wollte ich nicht. Ich wollte aber auch wieder rausstellen, dass wir das aus dem Hintergrund. Wenn sich keiner dafür meldet, dann mache ich das. So war das gesagt. Okay. Erster Punkt war also diese Frage der Arbeitsgewichte, wenn man Aufgaben aufteilen will. Eine zweite Frage, die Projekte dann auch klären müssen, ist auch abgesehen davon, also erste Frage war, ob überhaupt man Aufwand beitragen muss oder ob es spontan geht. Zweite Frage, wenn man sagt, ja, es gibt so eine Kopplung, dass man etwas beiträgt, um Güter zu kriegen, dann ist die Frage, soll es darüber hinaus auch der Umfang, den man beiträgt, an das, was man haben möchte, gekoppelt werden oder nicht. Wenn der Umfang nicht gekoppelt ist, dann gibt es eine Modell, was ich als Flatrate-Modell bezeichne. Also das ist ähnlich wie heute, wenn man Internetzugang sich kauft, dann ist es oft so, dass man eine flache Gebühr bezahlt, ganz unabhängig, also man bezahlt immer dasselbe, unabhängig davon, wie viel Bandbreite man tatsächlich nutzt. Das ist das sogenannte Flatrate-Modell, dass alle gleich viel zahlen, um halt dann nach Belieben nutzen zu können, viel oder wenig. Im Falle der Free-Ökonomie würde es dann nicht heißen, dass man gleich viel zahlt, sondern dass alle gleich viel beitragen. Es gibt also einen Aufwand insgesamt, der im Projekt geleistet werden muss. Sagen wir mal 10.000 gewichtete Stunden, und dieser Aufwand teilt sich dann gleichmäßig unter allen Beteiligten auf. Das würde heißen, wenn es 100 Leute gibt bei 10.000 Stunden, muss dann jeder 100 Stunden gewichteter Arbeit beitragen, kann sich dann aber von den Gütern, die das Projekt produziert, nehmen, so viel er will. Und es ist heute oft so, dass es Peer-Produktion im Kleinen einen Fall, den Fänkler, der Mann, der den Begriff eingeführt hat, oft nennen, das ist zum Beispiel eine Gruppe von Freunden, die irgendwie ein Abendessen oder ja, eine Party oder sowas, also nee, sagen wir, bleiben wir beim Beispiel des Abendessens, organisiert, die also gemeinsam kocht, oder dann jeder auf die eine oder andere Weise zum Erfolg beiträgt, dass er sich am Kochen beteiligt oder vorher einkauft oder irgendwie Wein mitbringt oder so. Also jeder trägt was bei. Es gibt aber keine Regeln, wie viel man dann essen darf, sondern das Essen wird einfach nachher nach Belieben aufgeteilt. Also jeder isst im Grunde so viel er will. Das wäre so die Idee des Flatrate-Modells. Dann ist es aber denkbar bei so Projekten wie die materielle Güter herstellen, die eine gewisse Größe haben, sowas wie Fahrräder oder zum Beispiel Autos. Da macht es nicht unbedingt Sinn zu sagen, jeder trägt gleich viel bei und nimmt sich dann ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf Autos. Also dann werden wahrscheinlich die allermeisten, wir wollen nur ein Auto und die würden wären dann irritiert, wenn dann andere Leute aber einfach fünf Autos sich nehmen und ebenso nur ebenso viel beigetragen haben. Zumal die anderen die Autos dann ja eventuell auch wieder weitergeben, weiterverkaufen oder so. Also das kann dann leicht dubios werden. Das heißt, dafür gibt es ein Alternativmodell, was dann stattdessen angewandt werden könnte in so einem Fall. Das nenne ich flache Allokation. Und da geht also die Aufwandsteilung nicht nach Personen, sondern nach Gütern. Das heißt, wenn ich alle, die ein Auto wollen, tragen gleich viel bei. Alle, die zwei Autos wollen, tragen aber doppelt so viel oder eben dreimal so viel, wenn man drei will und so weiter. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, ob ich das jetzt für mich will oder für einen Freund, dann trage ich halt, wenn ich für jemand anders was mithaben will, dann trage ich halt doppelt so viel bei oder wir teilen uns die Arbeit, jeder von uns trägt einfach bei. Das wäre das zweite Modell, wo die Kopplung etwas anders aufgeteilt wird. Jetzt ist es aber natürlich möglich in diesem zweiten Modell, dass es komplizierter wird, dass zum Beispiel einige noch besondere Sonderwünsche haben. Zum Beispiel beim Auto soll es dann irgendwie aber ein Minibus sein oder ein kleiner LKW oder sowas. Also es sind ja nicht alle Autos dann gleich zu produzieren und es ist auch nicht so, dass für alle das ein und dasselbe Standardmodell angemessen wäre. Und das heißt, da ist es dann möglich, diese Aufwandsteilung weiter zu verfeinern, dass wir sagen, ja, wer Sonderwünsche hat, die mehr Aufwand verursachen für das Projekt insgesamt, der trägt dann halt selber auch mehr Aufwand bei. Also, dass man Proportionalität hat, eigentlich hier das Modell, dass der Aufwand, den man beiträgt, an den Produktionsaufwand der Güter jeweils gekoppelt wird. Wenn also mein Modell, was ich wünsche, doppelt so viel Arbeitsaufwand erfordert im Durchschnitt in der Herstellung wie das von anderen, dann trage ich selbst auch doppelt so viel zu dem Projekt bei. Und auch dieses Modell, da ist es aber denkbar, dass es nicht in allen Fällen funktioniert, weil es ist nicht immer der Produktionsaufwand das entscheidende Kriterium für die, sondern es kommen auch noch andere Faktoren wie Beliebtheit dazu eines Gutes. Zum Beispiel ein Problem, was sich ergeben könnte, ein Projekt, das sagen wir mal Häuser baut oder Wohnungen baut für Leute, und einige Wohnungen sind am Meer, haben mehr Blick. Andere Wohnungen haben das nicht, sind aber natürlich von der Bauart her erstmal gleich komplex, erfordern gleich viel Produktionsaufwand. Dann würden viel mehr Leute wahrscheinlich in diesem Wohngericht am Meer oder mit Meerblick oder sonst in schöner Lage wohnen wollen als in den anderen. Und das Projekt muss man auf irgendeine Weise entscheiden zwischen diesen Präferenzen. Es können nicht alle in den schönen Wohnungen wohnen, dafür ist einfach nicht genug Platz. Und der Produktionsaufwand ist aber auch kein Kriterium. Das heißt, von der Idee her ist es dann wieder, dass man wieder so ein Auktionierungsmodell macht, wie schon im Falle der Arbeit. Das heißt, wer was Beliebtes haben will, der muss dann mehr Aufwand beitragen, was aber natürlich automatisch heißt, bei der Gesamtaufwand, der gleich bleibt, dass die anderen dann weniger Aufwand beitragen wollen, also sie beitragen müssen. Also sie kommen dann zwar in eine Wohnung, die nicht ganz so schön ist von der Lage, aber dafür müssen sie nicht weniger tun, als wenn sie irgendwie diese Kopplung jetzt zwischen Beliebtheit und Lage nicht, also zwischen Beliebtheit und Aufwand nicht gegeben wäre. Denn der Aufwand wird ja einfach nur aufgeteilt. Es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt am Ende dann ein Plus oder Minus übrig bleibt, sondern wenn die Häuser produziert sind, dann sind sie halt produziert. Es geht nur darum, dass der nötige Aufwand aufgeteilt wird zwischen den Leuten. Ich habe nochmal eine kleine Verständnisfrage. Die fällt mir hier gerade auf. Ist dieses Verhältnis von Aufwand und Nutzen immer bezogen auf das, also quasi auf das Projekt? Also wenn ich einen Nutzen habe aus einem bestimmten Projekt, muss ich auch mal einen Aufwand sozusagen da reinstecken? Oder kann ich den Aufwand auch sozusagen irgendwo anders kommt später, also, ja. Die Verteilungspunkte noch, ja. Das ist tatsächlich der nächste Punkt. Also hier war erstmal überlegen, dass es ein Projekt gibt, die das bestimmte Dinge herstellt, dass du dann zu diesem Projekt beiträgst. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich zu dem nächsten Punkt gehen, wo es genau um solche Dinge gehen wird. Und zwar der zweite Punkt steht bei mir unter dem Stichwort freie Kooperation. Das war das, was Benny gestern gesagt hatte, dass Leute in Bio-Projekten zwar alle auf quasi gleichberechtigter Basis zusammenarbeiten. Also es gibt keine hierarchischen Strukturen, es gibt niemanden, der anderen Befehle erteilen könnte, auch wenn es natürlich inhaltlich keine Gleichheit gibt, weil die Leute ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen, unterschiedliche Rollen im Projekt haben aber es gibt eben keine Kommandostrukturen. Und diese Kooperation ist aber nicht nur innerhalb eines Projekts gegeben, sondern im Idealfall zumindest auch zwischen Projekten. Also heute ist es zum Beispiel bei freien Softwareprojekten so, dass im Grunde jedes Projekt, wenn die Lizenzen stimmen, den Source Code der anderen Projekte nutzen kann. Und oft ist es auch so, dass sich Projekte darüber hinaus auch noch lose absprechen, dass irgendwie ihre Software interoperabel ist, miteinander zusammenspielt, dass die Dateiformate gemeinsam nutzen und ähnliches. Und jetzt kommen wir hier auf diesen Fall der Kooperation zwischen bei Projekten, die zum Beispiel materielle Dinge oder Dienstleistungen natürlich auch produzieren. Was ich mir da angeschaut habe, ist die Frage, welche Aspekte sind denn wichtig, wenn es darum geht, ein Projekt oder verschiedene Projekte zu machen. Also ein Aspekt ist die Zielsetzung. Also wir hatten gesagt, jedes Projekt ist etwas, es hat ein gemeinsames Ziel, die Leute tragen dann dazu bei, dass dieses Ziel erreicht wird. Also erstmal muss man überhaupt das gemeinsame Ziel finden. Das zweite ist die inhaltliche Organisation des Projektes, also dass es Strukturen gibt, dass irgendwie man sich überlegt, wie diese Ziele erreicht werden könnten, wie das Projekt organisiert werden kann, dass es diese Ziele erreicht. Und der dritte Faktor ist der Aufwandsteilung, das heißt, dass die Zielsetzung, das Erreichen der Zielsetzung nicht vom Himmel fällt, sondern dass das Aufwand macht, diese Ziele zu erreichen, dass dieser Aufwand irgendwie aufgeteilt wird zwischen den Beteiligten. Und im vorigen Teil hatte ich jetzt erstmal angenommen, dass es ein Projekt gibt, was alle diese drei Aspekte innerhalb des ein und desselben Projektes handhabt. Jetzt ist es aber so, der Aspekt 3, der Aufwandsteilung, dass man etwas beitragen muss, um Dinge zu kriegen, spricht dafür, dass das Projekt eigentlich möglichst groß sein sollte und möglichst viele unterschiedliche Dinge herstellen könnte. Weil ich will ja nicht, weil ich irgendwie 5 verschiedene Lebensmittel haben will und irgendwie ein Fahrrad und eine Wohnung und was ich sonst noch so zum Leben brauche, dass ich dann zu einem Dutzend Projekte beitragen will. Also ich möchte das lieber, dass ich an einer Stelle Aufwand beitrage und das sollte schon reichen von der Idee her. Andererseits ist aber das Problem der Zielsetzung, wenn dann das Projekt zu divers ist, dann ist es schwierig, sich überhaupt noch auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Auch die Organisation wäre dann bei einem großen Projekt entsteht die Gefahr, dass dann die Maintainer, also die Leute, die das Projekt leisten, dass die dann sehr große Macht haben. Also es wird schwieriger zu organisieren. Es entsteht auch die Gefahr, dass dann Projekte bürokratisch werden, dass Machtstrukturen entstehen. Also diese Aspekte der Zielsetzung der Organisation sprechen eher für kleine Projekte, die sich auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren und jetzt nicht alles herstellen wollen, was einer zum Leben braucht. Und meine Idee, wie man das beides unter einen Hut bringen kann, ist, dass es viele kleine spezialisierte Projekte gibt, die sich aber für den Faktor der Aufwandsteilung, für diesen dritten Faktor zusammenschließen und ermöglichen, dass man zu einem Projekt Aufwand beiträgt und dann aber in Umkehrung von beliebigen Projekten Güter erhält. Also dieses Muster, das diese Kooperation annehmen kann, das nenne ich Verteilungspool. Also ein Verteilungspool ist ein Pool, an dem sich die Projekte anschließen, also erstmal eine beliebige Anzahl von Projekten, die da teilnehmen können, möglichst viele. Und was der Pool bedeutet, heißt, ist es, dass es dann die Aufgaben quasi an den Pool gemeldet werden und die Gewichtung der Aufgaben im Pool bestimmt. Also das Projekt sagt, so wir wollen das und das machen, dafür sind die und die Aufgaben nötig. Dann gibt es im Pool ein System, ein Software-System, wo diese Aufgaben eingestellt werden. Alle Leute, die an irgendeinem der Projekte im Pool teilnehmen oder teilnehmen wollen, können dann schauen, welche Aufgaben gibt es hier und was möchte ich denn gern tun. Also ich bin jetzt nicht von vornherein auf ein Projekt festgelegt, sondern ich schaue mir halt an, was ist an Projekten da in meiner Gegend, also vermutlich, wenn es an eine bestimmte Gegend gebunden ist, was ist es, was ich tun könnte. Und umgekehrt kann man dann auch, jeder, der an dem Pool teilnimmt, hat erstmal das Recht, auf alle Güter zuzugreifen, die in dem Pool hergestellt werden. Also die Idee des Pools ist gerade zu sagen, ja, wir wollen uns gegenseitig all die Güter produzieren, die wir zum Leben brauchen. Wir machen aber alle unterschiedliche Dinge. Das heißt, von der Idee her, ich kann erstmal auf beliebige Güter zugreifen. Ich weiß dann, wenn eben Aufwand gemessen wird, diese Güter haben so und so viel Aufwand erfordert. Und diesen Aufwand trage ich dann selber wieder bei, damit das Ganze mathematisch aufgeht. Aber ich muss den Aufwand eben nicht zu einem bestimmten Projektteil beitragen, sondern kann mir irgendwelche Aufgaben aus dem Pool aussuchen, die meinen Fähigkeiten, meinen Wünschen, meiner örtlichen Lage und so weiter entsprechen. Ich hätte jetzt da die Nachfrage, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann, ist jetzt sozusagen der Rahmen von diesem Pool die gesamte Gesellschaft oder würde die Gesellschaft wieder aus mehreren Pools bestehen? Also das ist, sagen wir mal, der Gesellschaft überlassen. Also idealerweise stelle ich mir das vor, dass es tatsächlich einen großen Pool gibt, wo die allermeisten Projekte oder alle Projekte beteiligt sind. Aber natürlich, wenn Projekte einen alternativen Pool wollen, wenn sie mit den Spielregeln eines bestimmten Pools nicht einverstanden sind, könnten sie einen alternativen Pool gründen. Das ist klar. Nur wenn dann dieser alternative Pool zu klein ist, wenn da wenig, dann ist das für die Leute vielleicht nicht so attraktiv. Also dann, weil sie dann wenig Güter haben können, dann beteiligen sie sich vielleicht lieber an dem großen Pool und dann sagen diese Projekte vielleicht lieber, okay, machen wir doch beim großen Pool mit. Also ich nehme an, dass es da die Tendenz gibt, dass sich ein großer Pool hinaus, zumindest in bestimmten Regionen, es jeweils einen großen Pool gibt, dem die allermeisten Projekte angehören. Wer da nicht rein will, kann natürlich immer Alternativen machen. Ja? Ist es dann nicht so, dass die Notierung meines Aufwands eine ähnliche Funktion bekommt wie Geld, aber vielleicht ein Regionalgeld, was nicht brauchbar ist, aber eigentlich so? Also Geld hat halt verschiedene, hat halt über diese... Kann man diese Frage zurückstellen? Ja, macht wahrscheinlich. Erste Grundsatzfrage, genau. Die Nähe zur Geldlogik. Fragezeichen. Also ich würde ganz kurz erstmal sagen, Geld hat diese Funktion, die diese Aufwandsteilung hat. Das ist eine Funktion von Geld. Geld hat aber noch andere Funktionen und Effekte, die es hier nicht gibt. Aber darüber kann man, da kann man nicht später genauer drauf eingehen. Das ist eine gute Frage. Ich habe sie notiert. Gut, hier nochmal zum Unterschied, weil das auch ein gern diskutierter Punkt ist. Wie ist eigentlich, es gibt ja heute den Markt, ist das nicht eigentlich dasselbe wie ein Verteilungspool? Also, kurz gesagt, was ist der zentrale Unterschied? Also Unterschied erstmal, Märkte basieren auf Austausch, Peer-Projekte und Verteilungspools basieren dagegen auf Beiträgen. Konkret heißt das zum Beispiel, der Unterschied zwischen Austausch ist, im Markt kann es sein, dass ich etwas mache, was sehr beliebt ist, was sehr viele Leute haben wollen, was aber wenige Projekte herstellen. Dann ist es im Markt genau wie bei mir, gibt es diesen Versteigerungseffekt, das heißt, dann kann ich den Preis erhöhen. Im Markt ist es dann aber so, ich kann dann einen höheren Preis verlangen, als ich sonst könnte, und dieser hohe Preis kommt dann unmittelbar mir zugute. Das ist aber im Verteilungspool und im Projekt nicht so, weil ja der Aufwand nur aufgeteilt wird. Also die Idee bei dieser Präferenzgewichtung war, wenn ein Gut einen höheren Aufwand bekommt, erfordert, um es zu bekommen, dann trägt diese eine Person, die das Gut haben will, einen höheren Aufwand bei zum Projekt aller oder zum Pool im Falle von des Pools. Alle anderen tragen weniger bei. Also es ist nicht so, dass das irgendwie der Aufwand, den Person A beiträgt, um das Gut X zu kriegen, was ich produziert habe, dass er dann mir zugute kommt, sondern wenn sie eben mehr Aufwand beiträgt, dann verteilt er sich im Pool. Es hat keinen Tausch stattgefunden, dass der Aufwand nun von mir zu ihr geflossen wäre. Das gibt es in diesem Fall nicht, sondern ich habe halt meinen Aufwand beigetragen, sie muss bei Aufwand beitragen, um dieses Gut zu kriegen, aber im Fall dieser Präferenzgewichtung, dass man den Preis erhöhen kann, ist das eben nichts, was die Produzenten machen, sondern es ist was sich einfach im Pool ergibt und was sich dann über den ganzen Pool umfließt. Eine Frage. Ist das vielleicht vergleichbar mit dem sozialistischen Wettbewerb, den es so in der DDR 70er, 80er Jahre gab? Also wo sozusagen schon eine Konkurrenz stattfand, aber eben nicht um Preis und Profit, sondern um Qualität, Aufgaben, Leistungen und sowas? Das ist schön gewesen. Also ich kann da also ich denke Konkurrenz, wie wenn es Konkurrenz gibt zwischen freien Projekten, ist die eben eher, dass man tatsächlich was gut machen will. Ich weiß nicht, wie weit das in diesem sozialistischen Modell tatsächlich der Fall war, oder es gab ja auch diese Ansätze so eines sozialistischen Marktes, das war dann aber doch wieder ein Markt. Also da kann ich jetzt nicht sagen, was da konkret eher der Fall war. Und eben ein Unterschied von diesem Faktor zwischen Austauschen und Beitragen ist, dass Märkte, das hatten wir gestern schon gesagt, Märkte finden eben immer um des Profits willen statt, also die Produktion für den Markt. Also die Firmen wollen aus Geld mehr Geld machen. Man kann aber aus Aufwand nicht mehr Aufwand machen, sondern Aufwand ist überhaupt nur etwas, was man... Aufwand ist ja gar kein Mittel zum Zweck, sondern ich will halt... was ich haben will, ist Güter. Und da ich bestimmte Güter haben will, muss ich Aufwand beitragen. Aber die Idee, dass man Aufwand in mehr... Also ich kann Aufwand in Güter beitragen, aber ich kann nicht umgekehrt Güter in Aufwand umsetzen, weil ich verkaufe ja keine Güter, sondern die Güter sind dann eben produziert und der Aufwand ist beigetragen und das Ganze ist abgeschlossen. Es gibt keinen Profit, sondern es ist halt immer die Bedürfnisbefriedigung der Leute, die halt bestimmte Güter haben, dafür Aufwand beitragen und dann ist das abgeschlossen, diese Endlichkeit der Unendlichkeit der Marktproduktion, dass man Geld investiert, um mehr Geld zu machen, die gibt es hier nicht. Würde ich dich bitten, wenn du Fragen aufschreibst, dann schreib doch nochmal auf, wie werden da die Preise tatsächlich festgesetzt? Weil ich glaube, das ist doch so nicht. Ja, die Preise von was? Die Preise, die ich beitragen muss, um irgendwas zu kriegen. Das heißt, man sich sicher nochmal genauer an. Also ich hatte ja schon kurz gesagt, das ist der. Ja, das machen wir nachher schon. Dann baue ich erstmal weiter. Okay. Das ist ja schon ein Zelt. Das ist ja schon ein Zelt. Ich glaube, es ist nur eine Verständnisfrage. Wenn nicht, schreibe es dann auf. Und zwar. Wie ist das jetzt eigentlich, wie wird sich die, also in diesem Distributionspool muss man ja mehr, das ist das einzig Sinnvolle von deinen Modellen ist ja da diese Versteigerungsgeschichte. Also jetzt in einem Distributionspool als Flatrate oder so, das ist ja wahrscheinlich nicht so gedacht. Also ich denke, das ist beides, das ist eben lokal. Okay. Aber da komme ich später zu, wenn es dann um die lokale Organisation geht. Okay, aber die Frage ist eigentlich trotzdem allgemein, nämlich wirkt sich diese, das Modell, das ich im Distributionspool verwende, auf die einzelnen Projekte aus, die darin Mitglied sind? Also wenn jetzt im Distributionspool nach Versteigerung organisiert wird, muss ich dann in meinem Projekt auch versteigern? Oder das ist mir noch nicht ganz klar. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das unabhängig? Also die Grundidee ist schon, dass die Projekte, sofern sie sich am Distributionspool beteiligen, dann eben das gemäß den Regeln des Distributionspools machen. Was sie natürlich intern, ja, also von daher wäre die Idee, wenn da so ein Versteigerungsmodell ist, dass es letztlich, weil das Projekt dann eben nicht nur für sich produziert, sondern von der Idee her sagt, ja, wir wollen auch für die anderen produzieren und umgekehrt möchten wir, dass die anderen für uns produzieren. Das heißt, wir lassen uns dann auch die gemeinsamen Spielregeln des Distributionspools ein. Insofern, dass sich da diese Möglichkeit der Versteigerung dann ergibt. Ja. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, so Flatrate in bestimmten Gegenden, da komme ich später zu. Gut, also man, hier um auf den Unterschied zurückzukommen, also man, die Produzenten am Markt sind, machen da, beteiligen sich wegen des Profits. Dagegen ist es im, also die Produzenten, die einzelnen Leute, die dann ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, müssen, beteiligen sich natürlich, weil sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, aber das machen sie halt, indem sie einen Produzenten finden, der dann eine profitorientierte Firma ist in aller Regel. Und hier ist es dann direkt mein Interesse an der Bedürfnisbefriedigung, mein Interesse an verschiedenen Gütern, dass ich mich an einem Verteilungspool beteilige. Das heißt, es ist hier nicht so, dass wie im Markt lauter unabhängige Produzenten aufeinandertreffen, die unabhängig voneinander entscheiden, was sie tun, um ihren Profit am besten zu maximieren, sondern im Grunde liegt dem ganzen Verteilungspool eine Vereinbarung zugrunde, dass man sich gegenseitig hilft, die Güter, die man haben will, zu produzieren und dabei, dass jeder dann möglichst wenig Aufwand hat, nach Möglichkeit das machen kann, was er gerne tun möchte und eben nach Möglichkeit trotzdem die Güter kriegt, die er haben möchte. Also es ist nicht die Unabhängigkeit wie beim Markt, sondern so eine Art ja, gemeinsamer Vereinbarung, auf die man sich da einlässt. Das ist wichtig, weil der Austausch im Markt basiert auf Privatproduzenten und die Projekte sind in diesem Fall, in diesem Sinne keine Privatproduzenten in dem Sinn wie Marx diesen Begriff verwendet, das ist wichtig zu verstehen. Ja, und dann, das sind Details, auf die ich im Buch weiter eingehe, aber im Markt ist es so, dass im Markt ist eigentlich immer Unterproduktion, das heißt, wenn es nicht genug Exemplare eines bestimmten Guts gibt, um alle Bedürfnisse zu befriedigen, ist das in aller Regel gut für die Produzenten, weil sie dann eben höhere Preise nehmen können. Also für das Preisniveau ist es sehr schlecht, wenn alle Bedürfnisse befriedigt werden, während in der Peer-Produktion tritt dieser Fall nicht auf, sondern Unterproduktion ist erstmal was den Produzenten als Produzenten zwar nicht schadet, aber auch nicht nützt. Das ist anders als im Markt. Und da viele der Produzenten, also viele, die ein Projekt initiieren, um ein bestimmtes Gut zu kriegen, die machen das ja auch aus Interesse an diesem Gut. Und wenn sie eben selber dann auch Konsumenten sind, was oft der Fall sein wird, dann schadet ihnen die Unterproduktion. Das heißt, sie haben ein Interesse, dass das Gut in ausreichendem Maße produziert wird und nicht in zu wenig Exemplaren. Umgekehrt schadet Ihnen als Produzenten Überproduktion im Verteilungspool ganz genauso wie heute Überproduktion im Markt einem schadet, weil man dann halt Dinge produziert, die keiner haben will und dann war der Aufwand verschwendet. Das ist tatsächlich genau derselbe Effekt wie heute. Das heißt, die meisten Produzenten haben auch ein Interesse daran, Überproduktion zu vermeiden. Wieso ist das Ergebnis? Ich verstehe auch nicht. Wieso was? Jetzt geht doch keiner pleite. Also ich sag mal, die Gesellschaft... Nein, es geht Projekt keiner pleite, aber du hast halt Sachen gemacht, die umsonst waren. Also deine Idee war ja, dass du etwas produzierst, was nützlich ist für andere und damit von den anderen, die anderen Güter produzieren, für dich. Wenn du was produzierst, was unnütz war, ist es dasselbe, wie wenn du nichts produziert hast. Und der Aufwand wird nicht anerkannt. Das ist der Punkt. Genau, also der Aufwand ist dann im Pool sozusagen nicht existent. Er muss dann halt, sagen wir mal, 30 Stunden arbeiten statt 20. Genau. Ich habe auch noch eine Frage. Könnte man nicht sagen, dass eine P-Produktion grundsätzlich ein einzelnes Stück nur im Auftrag gefertigt wird? Also ich meine, ich bestelle es quasi. Ja, wobei ich denke, also das kann man so sagen, also man könnte das als Modell so anwenden, aber in vielen Fällen denke ich, dass die Bäckerei halt von Anfang an weiß ungefähr. Also ja, also das ist so genau, das ist die, da wollte ich nämlich gerade auch sagen, dass der tägliche Bedarf klar ist, aber beim, was über den täglichen Bedarf hinausgeht, ist das eben nicht mehr so, dass du in den Laden gehst und dir mal eben eine Waschmaschine kaufst, sondern, ja, sondern es wird natürlich auf den Bedarf hin produziert und nicht im Vorfeld. Ja, ja, genau. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Ja, natürlich. Es geht ja auch um Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Angebot und Nachfrage bestimmen den Aufwand. Nee, der Aufwand ist durch den Aufwand. Das ist erstmal objektiv. So, wenn ich eine Arbeit mache, die ich wenig kann, die wenige können, ist mein Aufwand zeitlich gesehen geringer, um Teilhabe zu haben. Zum Beispiel. Oder wenn ich eine unbeliebte Arbeit mache, auch ja. Wenige zeitlicher Aufwand. Individuell ja, aber gesellschaftlich durchschnittlich ist der Aufwand, der wird durch den Aufwand bestimmt. Was du meinst, ist die Art der Verteilung des Aufwands. Und da geht dann die Beliebtheit ein. Die Beliebtheit oder die Fähigkeit oder die Knappheit oder Häufigkeit der Ressourcen. Das ist wieder eine grundsätzliche. Ja? Also okay. Die interessante Frage ist ja immer, Angebot und Nachfrage sind erstmal nur Begriffe. Also wie die schwanken kurzfristig, aber die pendeln sich ja langfristig auf einem bestimmten Niveau ein. Das Interessante ist, wodurch bestimmt sich das, wo die sich einpendeln immer? Und das ist eben hier ein Unterschied, nämlich eben die Popularität. Theorie, die das auch, die dann dieser Markt genauso dafür Überproduktion zu vermeiden oder Über- und Unterproduktion zu vermeiden. Das ist ja auch die Theorie, die hinter dieser kapitalistischen Denkvorstellung steht, der Verteilung nach. Ja, also im Kapitalismus hast du natürlich das Problem, dass du nichts produzieren willst, für das kein zahlungsfähiger Bedarf besteht. Und hier ist es so, dass du nichts produzieren willst, für das kein Bedarf besteht. Also das zahlungsfähig fällt dann weg, weil halt jeder Aufwand beitragen kann. Ansonsten ist es derselbe Mechanismus, also was die Überproduktion betrifft, ganz genau. Da gibt es noch eine Frage. Ja. Ich will eine kurze Anmerkung. Ich habe im Kopf, was ist dann mit Dienstleistung? Aber vielleicht muss man das ja wieder diskutieren. Ja, ich denke, bitte? Ja, nee, was meinst du? Ja, weil Dienstleistungswünsche oder Anforderungen sind ja viel diffuser als Produkte oder so. Inwiefern sind die diffuser? Ja, also wie, sagen wir mal so, wie aufwendig der Opa gepflegt werden möchte oder, das ist jetzt nicht so blöd, also mir fällt jetzt nichts Besseres ein, also wie Dienstleistungen erbracht werden sollen, wie das dann im Pool geregelt ist, nur über Zeit oder über die Qualität, über die psychische Zuwendung bei Demenzkranken zum Beispiel und ähnlichen Geschichten, das ist ja schwieriger messbar, das meine ich dann. Also ich denke, dass sowas, da komme ich tatsächlich zu. Also ich denke, dass sowas wie medizinische Versorgung, Altersversorgung, dass das quasi allen zur Verfügung steht, das ist wieder per Flatrate-Modell. Da wollte ich jetzt aber tatsächlich gerade drauf eingehen. Während andere Dienstleistungen wie Frisur, Haare schneiden oder so, das kann halt im Grunde ganz genauso geregelt sein wie die Produktion anderer Güter. Also die Zeit, die da nötig ist und die Popularität der Aufgabe, ob also Leute Friseure werden wollen oder nicht. Gut, aber jetzt der Faktor. Das eine war die Kooperation zwischen Projekten, unabhängig davon, wo sie sind. Das andere ist, dass es auch eine gewisse Kooperation gibt zwischen den Leuten, die in einer bestimmten Gegend wohnen, also lokale Kooperation, weil es nämlich bestimmte Dinge gibt, die mehr oder weniger für alle Leute relevant sind, die in einer bestimmten Gegend leben. Das betrifft zum Beispiel die Organisation von Infrastruktureinrichtungen, die Organisation von solchen öffentlichen Aufgaben, Schule, Altersversorgung und so weiter. Und das geht eigentlich früher oder später und unter bestimmten Umständen betrifft sowas jeden, Krankenversorgung und so weiter auch. Ja, hier gab es wieder diese drei Aspekte der Zusammenarbeit, die ich vorher hatte. Erstens Frage der Zielsetzung. Was wollen wir eigentlich produzieren? Dann die zweite Frage der Organisation. Wie wollen wir diese Ziele am besten erreichen? Drittens die Frage der Aufwandsteilung. Wie teilen wir den Aufwand auf, der nötig ist? Und was also für diese Lokalkooperation im Grunde alle die Leute in einer Gegend müssen diese Ziele auf eine gewisse Art und Weise gemeinsam festlegen. Also sie müssen entscheiden, ob sie Straßen wollen, ob sie irgendwie öffentliche Verkehrsmittel haben wollen oder ob sie dann lieber auf Straßenverkehr setzen, um Mobilität zu sichern. Ob sie da überhaupt viele Angebote machen, ob sie wenig machen. Sie müssen sowas organisieren, wie es mit Schulen, wie es mit Krankenhäusern in ihrem Gebiet aussieht. Das sind Sachen, die im Grunde alle Leute, die in dieser Gegend leben, betreffen. Das heißt, sie müssen da alle eine gemeinsame Entscheidung machen, so wie es heute Kommunen etwa machen. Das dritte, die Aufwandsteilung. Wenn man sagt, insofern sie sagen, ja, wir wollen diese Dienste nicht einfach auf die normale Weise per Gewichtung abbrechen, per Referenzgewichtung, sondern wir wollen im Grunde, dass jeder diese Dienste hat in dem Maße, wie es nötig ist. Also ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, zum Beispiel für Krankenpflege, dass man, also wie es ja heute auch, würde es dann halt über Versicherungen so laufen, dass im Grunde so eine Art Flatrate-Modell sich, die Versicherung eine Art Flatrate-Modell darstellt, unabhängig davon, wie viel ich krank bin, muss ich von der Grundidee her erstmal den gleichen Aufwand beitragen. Und Versicherungen sind aber natürlich individuell noch, dass man individuell mehr oder weniger sagt. Aber wenn jetzt die, wie es etwa in England ist, die Bewohner des Gebiets sagen, ja, wir wollen da ein gewisses Niveau sicherstellen, wir wollen einfach sicherstellen, dass alle Kranken versorgt sind. Das heißt, diese Dienstleistungen kommen, wenn es nötig ist, allen zugute in dem Maße, wie sie es brauchen. Sie müssen also auch von allen organisiert werden. Also dieser dritte Punkt der Aufwandsteilung betrifft auch wieder alle Einwohner in dem Gebiet. Aber der zweite Punkt der Organisation jetzt nicht unbedingt. Dafür kann es wieder spezielle Projekte geben. Also es ist nicht nötig, dass sich alle Leute in dem Gebiet Gedanken machen, wie konkret die Schule organisiert wird, wie konkret die Krankenhäuser irgendwie ihre Aufgaben organisieren, sondern sie müssen da erstmal andere Projekte finden, denen sie vertrauen, dass sie das machen. Aber die Zielsetzung und die Aufwandsteilung müssen sie gemeinsam organisieren. Und für Einrichtungen, die sowas machen, da verwende ich den Oberbegriff der lokalen Assoziation. Eine lokale Assoziation ist sowas wie Gemeinden der Region, könnte man so, also ein Zusammenschluss der Leute, die in einem bestimmten Gebiet leben. Und diese lokale Assoziation kann dann innerhalb ihres Gebietes Projekte haben, denen sie bestimmte Aufgaben anvertraut. Also das wäre der Aspekt der Organisation. Und was die Aufwandsteilung betrifft, ist die Idee, dass einerseits man sagt, wir machen ein Flatrate-Modell, das heißt, wenn, sagen wir mal, diese öffentlichen Aufgaben und hier der Bau der Infrastruktur zum Beispiel 1 Million gewichteter Stunden kosten im Jahr und es gibt 10.000 Einwohner, dann müsste jeder Einwohner 100 Stunden gewichteter Arbeit zu diesen Aufgaben beitragen. Es ist aber nicht unbedingt nötig, dass sie dann selber eine von diesen Aufgaben übernehmen, sondern von der Idee her kann auch das über einen Verteilungspool gehen. Das heißt, dass der Verteilungspool, irgendwelche Projekte in dem Verteilungspool können im Grunde diese Aufgaben organisieren, sofern die Gemeinde ihnen das anvertraut und dann den Aufwand abbrechen. Und die Leute, die Aufwand beibringen wollen, können dann ihrerseits Aufwand zum Verteilungspool beibringen, also sich an einem beliebigen Projekt beteiligen. Weil wichtig ist wieder nur, dass die Gesamtheit des Aufwands aufgebracht wird, aber es ist nicht wichtig, wo konkret die aufgebracht wird, sondern es muss halt nur insgesamt aufgehen. Das heißt, der Verteilungspool kann sozusagen für die lokale Assoziation da so als Umverteilungsorganisation und Organisationseinheit fungieren. Ebenfalls wichtig als ein Spezialfall ist, dass auch diejenigen, also sagen wir mal, auch diejenigen, die selber jetzt nicht in der Lage sind, aktiv Aufwand beizutragen, dass sie von der gesellschaftlichen Teilhabe nicht ausgeschlossen sind. Also dass Kinder von der Gesellschaft versorgt werden, dass alte Leute, die nicht mehr arbeiten können oder wollen, von der Gesellschaft versorgt werden, dass kranke Leute ebenfalls also Zugriff auf Güter haben, alles was sie brauchen, Krankenversorgung sowieso. Also nicht nur diese, ja, das ist der Aspekt der Aufwandsumverteilung zwischen den Leuten, die etwas tun können oder den Phasen, wo Leute etwas tun können und den Leuten, die nichts tun können, temporär oder dauerhaft. Das heißt, das hier von der Grundidee her ist natürlich die, der Aufwand bleibt derselbe. Er verteilt sich jetzt auf mehr Leute, weil bestimmte Leute nichts beitragen können. Die anderen müssen dann also proportional ein bisschen mehr beitragen. Und solche Aufwandsumverteilung muss irgendwie organisiert werden. Das könnte man auch in einem Verteilungspool machen, dass der Verteilungspool quasi alle mitversorgt. Aber es kann halt auch die lokale Assoziation machen. Und dann ist es vielleicht sogar noch individueller regelbar, welche Standards man da setzen will, wie gut also weil ja sichergestellt sein muss, dass diese Leute auch ein gutes Leben führen können, was dann dazu gehört. Dass eben so diese Aufwandsumverteilung zwischen Leuten, die aktiv beitragen und denen, die nicht aktiv beitragen, geregelt wird. Wie wäre es mit einem bedingungslosen Aufwandseinkommen? Das wäre zum Beispiel ein mögliches Modell, also, wenn man das nicht. Gut, also von der Idee her, da werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber Idee ist, dass man bei solcher lokalen Organisation so eine Art Schachtelung hat, dass es also kleine Gruppen gibt, irgendwie eine Nachbarschaft vielleicht mit relativ wenig Einwohnern, die dann direkt die Sachen, die nur für sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft relevant sind, organisiert, die Teile einer größeren Gemeinde, vielleicht einer Stadt oder ähnlichem sind, die Aufgaben koordinieren, die größere Beteiligung erfordern. Und umgekehrt wieder wie sowas wie Nahverkehr oder sowas, Verkehrseinrichtungen, große Forschungsprojekte, Universitäten auf noch größerem Niveau, sagen wir mal, einer Region mit mehreren Millionen Einwohnern geregelt wird. Also da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Idee ist, dass es so eine verschachtelte Struktur gibt, wenn man also an kleinen und großen Assoziationen gleichermaßen beteiligt ist, hier welche Ebene dann gewesen ist für verschiedene Aufgaben. Das wären diese zwei Aspekte der freien Kooperation zwischen Projekten. Einmal die Verteilung zum Pool, dann die lokale Kooperation in lokalen Assoziationen. Ja, dann der dritte Punkt, den Benny gestern genannt hatte, war der Punkt, dass in der Peer-Produktion Dinge nicht als Eigentum wichtig sind, das heißt als etwas, was man verkaufen kann, sondern über das man exklusive Verfügungsrechte hat, inklusive Verkauf, sondern als Gemeingut, das allen auf gewisse Weise zugänglich ist, aber mit gewissen Spielregeln, also nicht einfach komplett frei, sondern es eben Regeln gibt, wie man sich die Nutzung organisiert. Und das, sofern ich etwas für mich habe, ist wichtig ist als Besitz. Also Besitz ist zum Beispiel die Zahnbürste, die ich nutze, die Kleider, die ich anziehe. Das ist alles Besitz. Aber ja, es ist gleichzeitig in unserer heutigen Gesellschaft auch Eigentum. Aber der relevante Unterschied ist, dass es bei Eigentum unabhängig ist, ob ich es jetzt selber nutze oder nicht. Also ich kann zum Beispiel mein Eigentum dann auch an anderer verkaufen, an anderer vermieten und so weiter. Während bei Besitz ist die Idee, dass was ich nutze, das ist das, was ich besitze. Also sobald ich es nicht mehr nutze, sobald ich in einer Wohnung nicht mehr wohne, hört sie auf, mein Besitz zu sein. Sie hört aber in der heutigen Gesellschaft nicht auf, mein Eigentum zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, also ein Punkt, den man dann bei der Aufwandsaufteilung berücksichtigen muss, wenn Dinge Besitz sind, dann, das heißt, wenn ich sage, ich wohne zwar in einer Wohnung, aber irgendwann wohne ich nicht mehr da, dann macht es ja Sinn, diese Länge der Wohnung, der Dauer zu berücksichtigen. Also wenn, sagen wir mal, 5 Leute hintereinander in einer Wohnung wohnen, dann ist es logisch, dass diese 5 Leute sich dann auch den Aufwand teilen, der nötig ist, um sie zu produzieren. Das heißt, es ist nicht so wie hier, dass ich mir erstmal eine Eigentumswohnung kaufe und sie dann weiterverkaufe, sondern quasi die Organisation der Wohnung wird dann etwa, der Bau der Wohnung, Unterhalt der Wohnung, wird dann etwa von der Gemeinde organisiert oder von einem Projekt. Und die dann eine bestimmte Zeitdauer wohnen, tragen eben bestimmten Aufwand bei. Irgendwann ist der gesamte Aufwand beigetragen oder halt der verteilt sich dann über die Gesamtheit der Wohnung insgesamt. Also ich trage bei, wenn ich dort lange wohne. Es ist also eher wie ein Mietmodell, aber in dem es gibt eben keinen Mieter, dem ich das Miete zahlen, keinen Vermieter, dem ich Miete zahlen muss, sondern der Aufwand, der sich für die Nutzung von Wohnungen ergibt, trägt sich auf unter allen, die in diesen Wohnungen wohnen, sowohl parallel zwischen verschiedenen Wohnungen als auch seriell zwischen den Leuten, die innerhalb einer der Wohnungen für lange oder kurze Zeit wohnen. Das ist ein Faktor, das ist nicht für alles relevant, also wenn ich zum Beispiel das Brötchen, was ich haben will, das esse ich einfach, da gibt es also wahrscheinlich keine unterschiedlichen Besitzer in aller Regel, aber wenn, oder die Kleider, die trage ich so lange, bis ich sie wegschmeiße. Aber immer wenn es etwas gibt, was ich nur für eine beschränkte Weile nutze, wo also die erwartete Nutzung die Lebensdauer deutlich unterscheidet, dann macht es Sinn, diesen Faktor mit reinzunehmen. Der zweite Punkt, wo ich danach gefragt wurde, das ist die Frage der Ressourcen. Also heute sind Ressourcen üblicherweise Eigentum. Es gibt also jemanden, Staat oder Privatbesitzer, der die Hand drauflegt, der da exklusive Verfügungsrechte hat. Und der das Recht hat, diese Ressource zu verkaufen, wenn er sie selber nicht braucht. Und wenn es jetzt aber die gesamte Gesellschaft auf Besitz und Gemeingütern basiert, dann ist klar, dass Ressourcen eben auch kein Eigentum sein können, denn es gibt ja dann erstmal zum Beispiel gar keine Möglichkeit, also wenn ich dann selber kein Eigentum habe, dann kann ich ja auch kein fremdes Eigentum kaufen. Also die logische Konsequenz ist hier, dass man statt Ressourcen als Eigentum zu behandeln, sagt, ja, Ressourcen sind eben ebenfalls erstmal Besitz. Nein, sie sind ebenfalls erstmal Gemeingut, aber ist es ein Gemeingut, was niemand nutzt? Also ist es nicht, es gibt niemanden, der denen diese Ressource gehört. Also du meinst mit Ressourcen, natürliche Ressourcen, Rohstoffe, Sauerstoff. Genau, ich meine jetzt erstmal, dass du natürliche Ressourcen. Also um das mal zu verstehen, das heißt, wenn irgendwie in 100 Jahren dieses Haus zum Beispiel nicht mehr genutzt werden würde, könnte es sein, dass es wieder zur Dorfkneipe wird. Von Hildinghausen. Ja, das war dieses Modell, das man Aufwand für. Also erstens hast du sowieso der. Es ist wohl dann eben ein neuer Besitzer erstmal gesucht. Ja. Und ebenso bei natürlichen Ressourcen, wie eben Grundstücke, Boden, Mineralien, alles, was es an natürlichen Ressourcen so gibt. Und jetzt ist aber natürlich, Projekte müssen ja bestimmte Ressourcen nutzen. Das heißt, solange Projekte oder Menschen die Ressourcen nutzen, ist sie dann also de facto Besitz. Wie sie Besitz wird, dazu kommen wir gleich. Und dieses Projekt hat dann aber keine exklusive Verfügungsgewalt darüber. Das heißt, wenn es die Ressource dann nicht mehr braucht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das hat die Ressource verbraucht, dann ist sie de facto nicht mehr da. Oder wenn sie noch existiert, dann wird sie wieder Gemeingut. Kann also auch wie anderer Besitz sich dann einen neuen Besitz versuchen. Ja, jetzt ist die Frage, wie werden Ressourcen gemanagt? Das ist, denke ich, auch eine Aufgabe für diese lokalen Assoziationen. Also es gibt letztlich die Leute, die in einer bestimmten Gegend wohnen, müssen sich Regeln überlegen, wie mit eben dem Boden, dem Wald, den Ressourcen in ihrer Gemeinde umgegangen werden kann. Sie sind aber nicht, das ist wichtig, sie sind nicht die Eigentümer der Ressourcen. Sie haben also nicht die Möglichkeit von der Idee her, von dem Modell, jetzt anderen, sagen wir mal, lokalen Assoziationen diese Ressourcen zu verkaufen. Sie können eben nur Verfügungsrechte, Nutzungsmöglichkeiten festlegen. Und das ergibt dann auch hier wieder die Notwendigkeit, eigentlich da jede Gemeinde vermutlich nicht alle Ressourcen hat, die sie gerne bräuchte, dass Ressourcen wieder zusammengelegt, wieder gepoolt werden. Also dass die Gemeinden auch wieder solche Ressourcen über einen Verteilungspool zum Beispiel verteilen. Wobei sie dann sagen können, ja, also wir wollen, dass unsere Bürger, unsere Einwohner diese Ressourcen nutzen können. Wir wollen da aber nicht nur unsere, sondern idealerweise, dass viele andere Ressourcen wir auch über viele andere lokale Assoziationen, viele andere Gegenden wir überreden, dass sie alle gemeinsam diese Güter in den Verteilungspool einbringen, weil es kommt uns allen zugute, wenn wir Zugang zu den Ressourcen haben, die wir brauchen. Was ist, wenn eine Region keine Ressourcen mehr hat? Das ist erstmal, also wichtig ist erstmal, dass sofern Ressourcen vorhanden sind, sie gepoolt werden, gar keine da sind, aber ist, denke ich, ein Fall, der wichtig ist. Außer Aufwand nicht, um meine Arbeitskraft beitragen kann vielleicht. Nee, Aufwand ist keine Ressource. Also hier ist erstmal die Idee, dass eben nicht, du bist nicht der Eigentümer, es kommt also nicht darauf an, ob du wenig oder viele Ressourcen hast, sondern, aber wenn du Ressourcen hast, die du beitragen kannst, ist natürlich die Idee, dass du sie beiträgst, dass du also nicht nur Zugang, also sonst können die anderen sagen, gut, wenn ihr übermauert, wenn ihr eure Ressourcen nicht beitragen wollt, dann geben wir euch auch keinen Zugang auf unsere. Aber das ist nur dann, wenn gemauert werden, wenn also keine Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn du einfach keine hast, dann ist das okay. Und vielleicht Haralds Frage mal ein bisschen zuzuspitzen. Wie geht man mit einem Land wie Somalia um, was einfach wüstenhaft ist und wo so viele Menschen leben, dass das Land die Menschen nicht mehr ernähren kann? Das Poolen, denn die kriegen ja dann Ressourcen von anderen. Also das Poolen heißt erstmal nur, dass die Ressourcen grundsätzlich über, also wenn, es kommt halt immer noch die wo was, also die Ressourcen sind ja auch nicht überall nutzbar. Also wenn in einer Gemeinde Wald ist, können die anderen die nicht nutzen. Die Idee ist erstmal nur, dass eben sowas wie Rohstoffe jetzt nicht nur dem Land zugutekommen, wo sie abgebaut werden, sondern dass die über den Pool auch mit anderen geteilt werden können. Aber wenn du nichts hast, dann musst du auch nichts teilen. Also klar, dann teilen die anderen mit dir. Also Nationalstaatlichkeit kann für mich sowieso nicht, es kann kein Zustand der erhalten bleiben. Das meinte ich. Ich meinte nur, wie man mit den Menschen so umgeht, dass sie sich nicht die Kinder beeinflussen müssen. Und wegen dazu knappen Ressourcen steht. Genau, da ist ja die Idee, dass statt, dass man sich die Köpfe einsteckt, man gleich zusammenlegt und sagt, wir teilen halt das, was sie haben. Und das heißt, Ressourcen können über den Pool verteilt werden. Wir stellen also fest erstmal, welche Ressourcen sind im Pool verfügbar. Und dann ist die Frage, wer kann die nutzen und wie viele Leute wollen sie nutzen. Auch hier gibt es sich eigentlich wieder zwei Modelle, die wir schon kennen. Das eine ist, dass die Ressource überhaupt in Überfluss oder in ausreichendem Maße verfügbar ist, dass es Land genug gibt für alle Projekte, die Land nutzen wollen oder ähnliches. Und was sich dann ergibt, ist, dass die Ressource qua Flatrate-Modell tatsächlich allen frei zur Verfügung steht. Es ist ja genug da, es gibt also keine weitere Notwendigkeit, den Zugang weiter zu beschränken, sondern jeder, der will, kann eben die Ressource nutzen. Was ist aber, wenn es Knappheit gibt, wenn es nicht genug von einer Ressource da ist, dann kann auch wieder dieses Modell der Gewichtung, der Versteigerung zum Zuge kommen. Das heißt, wir hatten ja gesagt, dass man Aufwand beiträgt, um Dinge nutzen zu können. Auch für Ressourcen heißt das dann, dass sie eben versteigert werden an dem, der bereit ist, am meisten Aufwand beizutragen. Das heißt, dass Projekte, die eine bestimmte knappe Ressource nutzen wollen oder beschränkte Ressource nutzen wollen, dann mehr Aufwand beitragen müssen, um diese Ressource zu nutzen. Wichtig hier jetzt ist wieder zum Verstehen des Ganzen, dass wir ja gesagt hatten, der Verteilungspool ist wirklich ein Verteilungspool, wo der Aufwand nur aufgeteilt wird. Die Produktion der Ressource macht aber selber keinen Aufwand. Das heißt, wenn ich jetzt Aufwand beitrage, um die Ressource zu nutzen, aber es war kein Aufwand nötig, um sie zu produzieren, heißt das im Endeffekt, dass alle anderen Güter, die nicht diese Ressource nutzen, dass die wieder ein bisschen billiger werden, dass also der Aufwand, der nötig ist, um sie zu bekommen, sich reduziert. Denn es ist ja der Gesamtaufwand, der notwendig war, um die Güter zu produzieren, die im Pool verteilt werden, das ist immer noch derselbe geblieben. Das ist ja, hängt ja nur von der Arbeit ab, die Leute leisten müssen. Das heißt, dadurch, dass Ressourcen versteigert werden, werden andere Güter, die keine Ressourcen brauchen, ein bisschen billiger für die Leute, die sie nutzen wollen. Also auch wieder wichtig, dass es hier keinen Eigentümer gibt, der die Ressource verkauft und dem dann dieser Aufwand zugutekommt, irgendwie zugeschrieben wird, sondern dass der Aufwand einfach im Pool verschwindet und dazu führt, dass alle anderen ein bisschen günstigere Bedingungen haben. Kannst du das nochmal erklären? Hinter mir verstehe ich nicht. Was denn? Also die Frage mit dem Aufwand und den Ressourcen. Wer hat was davon? Gibt es jemanden, der was davon hat oder nicht? Wovon also? Von zum Beispiel, dass jetzt, um Ressourcen zu bekommen, nach der Präferenzgewichtung Aufwand beigetragen wird, dann geht der Aufwand in den Pool rein. Hm. Bekommt den jetzt jemand oder was passiert mit dem? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Ja, der Pool basiert ja auf dem Prinzip, dass der Gesamtaufwand, der nötig ist, um alle Güter zu produzieren, die über diesen Pool verteilt werden, aufgeteilt wird. Das heißt, dadurch, dass ich, der Gesamtaufwand bleibt gleich, dadurch, dass Projekt X jetzt eine Ressource haben will und dafür Aufwand beitragen, zusätzlichen Aufwand beitragen muss, um diese Ressource zu kriegen, heißt das, der Aufwand, der für alle anderen Produkte nötig ist, ein bisschen kleiner wird, weil sie trägt da mehr Aufwand bei. Alle anderen, die an dieser Ressource nicht sich beteiligen wollen, tragen ein bisschen weniger Aufwand bei, weil, sagen wir mal, 1% der oder 5% insgesamt des Aufwands gehen für solche Ressourcen drauf und die anderen, die die Dinge brauchen wollen, die wo jetzt für keine dieser versteigerten Ressourcen nötig waren, die müssen dann entsprechend nur 95% jeweils des Aufwands beitragen, den sie sonst beitragen müssten. Also der Aufwand ist immer 100%. Genau, das kann ja nicht. Wenn jetzt 5% Aufwand dazukommen, dann wird bei allen anderen so viel abgezogen, dass wieder 100% rauskommt. Ganz genau, es kann ja nichts übrig bleiben, die Dinge werden ja produziert und verteilt. Also Ressourcen sparen wird belohnt. Also wir machen jetzt noch den Vergleich zwischen dieser Gesellschaft und der Gesellschaft, die wir sie heute kennen. Und dann nach dem Vergleich, wenn wir uns da nach draußen setzen und die ganzen offenen Fragen diskutieren. Wenn auch nicht alle Fragen beantwortet sind. Okay. Also diese Unterschiede hier werden euch wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil es sind im Grunde alles Punkte, die ich gestern auch schon angesprochen hatte. Nur, dass wir jetzt vielleicht besser verstehen, wie es konkret zu diesen Unterschieden kommt. Also der erste Punkt ist, dass die Peer-Ökonomie das direkt erreicht, was der Kapitalismus höchstens, also das höchstens ist wichtig, höchstens indirekt erreicht, nämlich die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. In der Peer-Ökonomie ist diese Bedürfnisbefriedigung direkt, indem man sich mit anderen zusammentut, um gemeinsam das zu produzieren, was man haben will. Wobei dieses Gemeinsam dann eben durch sowas wie Verteilungspools ein recht großes Gemeinsam werden will, aber es geht eben immer noch um die Befriedigung der jeweiligen Bedürfnisse. Und Kapitalismus dagegen muss man erstmal, ist das erste Ziel für die Leute, die wir beteiligen, ist das erste Ziel immer erstmal Geld zu bekommen. Man muss, um Geld zu bekommen, erstmal etwas verkaufen und erst dann kann man etwas kaufen, logisch gesehen. Und wenn man sonst nichts zu verkaufen hat, wenn man kein Eigentum hat, das man verkaufen kann, dann muss man die eigene Arbeitskraft verkaufen. Und diesen Zwischenschritt, dass man die eigene Arbeitskraft oder was anderes verkaufen muss, um kaufen zu können, dieser Zwischenschritt fällt in der Peer-Ökonomie weg. Und das kann erstmal scheinen, dass dieser Zwischenschritt unwichtig ist, aber das stimmt halt nicht, weil dieses Ziel Geld machen, in Anführungszeichen, das ist halt kein harmloses Lebensziel, sondern das wäre dann ein Kapitalismus. Dadurch, dass es als eigenes Ziel vorhanden ist, wird es das Primärziel der Produktion überhaupt. Kapitalismus wird es deswegen das Primärziel, weil du dann halt immer die Möglichkeit hast, wenn du Geld hast, was du jetzt nicht unmittelbar in Bedürfnisse umsetzen musst, dann musst du dir überlegen, was du anderes damit machst. Und ein sinnvoller Einsatz ist dann immer, dieses Geld einzusetzen, um mehr Geld zu machen. Also, dass man, um Profit zu machen, um Wert zu verwerten, wie Marx das nennt. Dass man aus Geld mehr Geld macht. In gewisser Weise ist man da sogar dazu gezwungen, weil es gibt Inflation. Wenn man das nicht macht, dann verschwindet das Geld nach und nach. Man ist also dazu gezwungen, es zu vermehren, wenn man es überhaupt halten will im weiteren Sinne. Und dadurch wird das Geld und die Geldvermehrung im Kapitalismus das eigentliche Ziel der Produktion überhaupt. Und in der Peer-Ökonomie gibt es kein solches Zwischenziel. Und da man nichts verkaufen muss, das heißt auch, dass man nicht arbeitslos sein kann. Also arbeitslos im Kapitalismus ist es schlecht, arbeitslos zu sein, weil man sich da nichts kaufen kann. Während in der Peer-Ökonomie wird die notwendige Arbeit überhaupt nur aufgeteilt. Das heißt eigentlich, je weniger alle arbeiten müssen, desto besser. Also Arbeitslosigkeit als Konzept existiert gar nicht. Denn selbst dann wenn einige mehr machen, heißt das ja, dass alle anderen weiter dieser zusätzliche Aufwand dann einfach so in den Pool einfließt, heißt also, dass alle anderen weniger machen müssen. Es kommt den anderen also zugute, wenn jemand mehr macht, als er machen müsste. Ja, ein weiterer, ja. Ja, da kommen noch mehr Sachen. Gut, also einen weiteren machen wir Fragen später. Also ein weiterer Effekt dieser Notwendigkeit des Verkaufs ist der Zwang zur Konkurrenz. Also man muss, um erfolgreich verkaufen zu können, den konkurrierenden Verkäufer ausstechen. Es gibt immer mehr Verkäufer in der Regel, als es Käufer gibt. Man ist also gezwungen zu konkurrieren, die anderen nach Möglichkeit aufzuzwingen. Konkurrenz ist also nicht so, wie die Leute oft denken, dass irgendwie Leute naturgemäß konkurrieren und die anderen ausstechen wollen, sondern der Konkurrenzkampf ist ein Effekt des Systems, der allen am Markt Beteiligten aufgezogen wird, ob sie ihn wollen oder nicht. Dagegen in der Tierökonomie gibt es keine solche Notwendigkeit zur Konkurrenz. Und dagegen macht es Sinn, sich mit den anderen Produzentinnen abzustimmen, um das, was man produzieren will, weil man dadurch eigentlich immer den Aufwand für einen selber reduzieren kann. Also aus reiner Faulheit ist es schon sinnvoll, sich abzustimmen. Und ja, diese Unterschiede kommen eben daher, das hatten wir eigentlich am Anfang schon gesagt, dass die Peer-Ökonomie bedarfsorientiert funktioniert, während der Kapitalismus profitorientiert ist. Und im Kapitalismus, es scheint zwar so, also so die klassische Argumentation der unsichtbaren Hand, dass zwar alle Profit machen wollen, aber dass dadurch ja die Bedürfnisse befriedigt werden, das stimmt auch zum Teil, aber es stimmt eben nur zum Teil. Also im Kapitalismus ist Bedürfnisbefriedigung, also voriger Bedarf nach einem Gut, ist im Kapitalismus weder notwendiges noch hinreichendes Bedingung der Produktion. Also notwendig ist sie nicht, weil Firmen immer wieder versuchen natürlich, neue Märkte sich zu erschließen, also neuen Bedarf überhaupt erst zu wecken. Also ob ich etwas haben will, ist erstmal nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Firma die Idee hat, dass ich es haben soll. Und dann, sie muss mich überzeugen, sonst klappt es nicht. Aber Bedarf kann immer auch hervorgerufen werden. Während in der Peer-Ökonomie hat das erstmal gar keinen Sinn, in anderen Bedürfnisse hervorzurufen, die sie nicht haben. Man kann andere versuchen zu inspirieren, wenn man was hier vorhält, aber man hat erstmal keinen Grund dazu, um sich neue Märkte zu erschließen. Umgekehrt ist im Bedürfnisbefriedigung im Kapitalismus aber natürlich ganz und gar keine hinreichende Bedingung dafür, dass etwas produziert wird. Denn alle Bedürfnisse, die nicht zahlungsfähig sind, wenn ich also einen Bedarf nach etwas habe, aber nicht das Geld, um es mir zu kaufen, dann ist das für die profitorientierte Produktion ganz unwichtig. Mein Bedarf zählt einfach nicht. Und dadurch, dass in der Peer-Ökonomie der Bedarf einfach nur die Aufgaben nur aufgeteilt werden, dass jeder Aufgaben übernehmen kann oder die keine Aufgaben übernehmen, für die, da muss natürlich gesorgt sein, dass sie trotzdem was kriegen. Für alle anderen aber ist es so, dass sie einfach entsprechend ihren Bedürfnissen sich beteiligen. Das heißt, dass jemand ausgegrenzt ist, weil er kein Geld hat. Das gibt es in der Peer-Ökonomie nicht. Warum nicht? Ja, eben weil du ja Aufgaben übernimmst. Also du stellst fest letztlich, wie viel du machen musst und das machst du dann. Ja, und im Kapitalismus nicht einfach feststellen kannst, wie viel Geld du brauchst und das Geld dann einfach verdienst, weil du erstmal jemanden, der Profit machen will, überzeugen musst, dass er dich braucht. Und das ist halt in vielen Fällen nicht zu machen. Ich verschiebe das auf dich. Ich habe schon eine Frage notiert, die lautet, was ist, wenn jemand keinen Beitrag leisten möchte? Ja, also im Kapitalismus... Die Welt nicht zusammenbrechen, schätze ich. Die Welt nicht, aber der Einzelne. Im Kapitalismus der Profit, da erstmal nur Zwischenziel zu sein, scheint, ist halt tatsächlich für viele das ist tatsächlich das Einzige, der unmittelbare Zweck der Produktion geworden, während es in der, er hat sich verselbstständigt als Zwischenziel, was entwickeln sollte, aber tatsächlich zum Endzweck wird. Während in der Bioökonomie, das ist wichtig, da gibt es keine solchen Zwischenziele, die sich verselbstständigen könnten. Also etwas dient der Bedürfnisbefriedigung, da findet es statt, sonst findet es nicht statt. Frage, wie erfolgt denn die Anerkennung für Leistungen? Also im Kapitalismus habe ich ja als Anerkennung mein Geld, mein Lohn. Wie ist das denn, dass Geld keine Rolle mehr spielt? Wie kann ich sozusagen mich selbst motivieren, weiterzuarbeiten? Selbstbeauftragen, eigentlich. Nee, du brauchst ja die Produkte, die kriegst du. Aber ein letzter Punkt, der sich hier noch ergibt, ist, dass die Bierproduktion effizienter wird, dadurch, dass bestimmter Overhead wegfällt, der im Kapitalismus notwendigerweise dazugehört. Ein Punkt ist, dass im Kapitalismus die verschiedenen Produzenten immer wieder gezwungen sind, das Rad neu zu erfinden, weil jeder versucht, sein Wissen, seine Innovationen, seine Geschäftsmethoden und so weiter für sich zu behalten, weil das notwendig ist, um eben im Konkurrenzkampf besser dazustehen. Während in der Tierproduktion gibt es diese Notwendigkeit einerseits nicht, das macht dir nichts, wenn die anderen wissen, was du machst, wie du es machst. Im Gegenteil, vielleicht lernst du dann auch was von ihnen oder sie verbessern die Methoden weiter und du kannst dann die weiter verbesserten Methoden wiederum selber nutzen. Und dann gibt es noch den Faktor der Reputation. Es ist auch gut für deine Reputation, wenn irgendwie plötzlich alle eine Methode anwenden, die du erfunden hast. Das sind wichtige Faktoren dafür, das eigene Wissen und die eigenen Ideen verbreiten zu wollen, während es im Kapitalismus wichtige Faktoren gibt, nämlich die Notwendigkeit des Auskonkurrierens, diese Nachmöglichkeit geheim zu behalten. In der Peer-Ökonomie dreht sich das um. Ja, das Zweite ist eben, dass die ganzen Steuerungsaktivitäten, die der Staat heute übernimmt, dass sie sich großteils aus dieser Notwendigkeit gibt, den Kapitalismus zu regulieren, dafür zu sorgen, dass die Leute arbeiten, dass die Leute, nicht, die nichts arbeiten, auch nichts kriegen, dass die Arbeitslosen aber auch irgendwie nicht verhungern einerseits und nicht so verzweifelt werden, dass sie dann rebellieren, dass irgendwie sich alle brav an das Privateigentum halten und nicht einfach die Dinge nehmen, die, sie sich nicht die ihnen nicht zustehen. Also da ist ein Großteil, das ganze System, was eben auf Eigentum basiert, dass dieses Eigentumssystem und dieses Marktsystem wirklich so funktioniert. Einerseits, dass sich alle beteiligen müssen, andererseits, dass sich auch alle irgendwie beteiligen, niemand rebelliert, niemand einfach mit, was ihnen nicht zusteht. Das heißt, ein Großteil. Und da gibt es natürlich neue Regelungsmechanismen in der Peer-Ökonomie, eben sowas wie Verteilungspools, die sind aber sehr viel schlanker. Das ist ein Großteil der Funktionen, die heute Staaten übernehmen oder sowas wie lokale Assoziationen gibt es auch, aber hier koordinieren halt im Grunde, was notwendig ist an lokaler Infrastruktur. Also dieser ganze Overhead, der nur notwendig ist, um das Funktionieren des Marktes aufrechtzuerhalten, das fällt erstmal weg.